Tiersprachen. Nicht nur wir Menschen verständigen uns. Wir Menschen kennen viele Möglichkeiten, um uns zu verständigen. Zum Beispiel können wir miteinander sprechen oder uns schreiben. Kommunikation bedeutet also, dass man sich miteinander austauscht. Wenn du dich mit deinen Freundinnen und Freunden über euer Lieblingsspiel austauschst, dann kommuniziert ihr. Für gehörlose Menschen gibt es zum Beispiel Gebärdensprache für die Kommunikation. Tiere sprechen und schreiben nicht wie wir Menschen, aber auch sie kommunizieren miteinander. Wie kommunizieren Tiere? Tiere kommunizieren mit optischen, chemischen und akustischen Signalen. Ein Beispiel für optische Signale sind die bunten Federn von Pfauen. Stinktiere vertreiben ihre Feinde durch Gestank. Das sind chemische Signale. Vögel zwitschern im Frühling und Sommer. Sie nutzen also akustische Signale. Oft verbinden Tiere diese drei Arten von Signalen. Die Kommunikation zwischen Tieren kann viele verschiedene Aufgaben haben, genauso wie die Kommunikation zwischen Menschen. Das ist mein Revier. Manche Tiere senden Signale, um ihr Revier zu kennzeichnen. Einige Walarten erzeugen dafür sehr tiefe Töne. Diese Töne sind kilometerweit zu hören. Mit ihren Geräuschen beeindrucken die Walbullen aber auch die Weibchen. Auch Vögel nutzen ihr Zwitschern oft dazu, ihr Revier abzugrenzen. Bären reiben sich manchmal mit ihrem Pelz an Bäumen. Wusstet ihr, dass sie dabei ein Sekret an den Baum reiben, das ihr Revier markiert? Wo gibt es Futter? Einige Tierarten haben auch besondere Signale für Futterquellen. Bienen benutzen dafür eine Tanzsprache. Dabei tanzt eine Biene im Bienenstock einen besonderen Tanz. Dieser gibt den anderen Bienen Informationen. Zum Beispiel zeigt der Tanz, wo das Futter genau ist und wie viel Futter es gibt. Auch Ameisen zeigen sich gegenseitig den Weg zu einer Futterquelle. Sie machen das allerdings ein bisschen anders. Wenn sie Futter gefunden haben, legen sie eine Duftspur zwischen das Nest und den Ort der Futterquelle. Die anderen Ameisen können dieser Spur dann folgen. Den Nachwuchs beschützen. Wenn Katzen ihre Jungen schützen wollen, legen sie die Ohren zurück und ändern ihre Körperstellung. Sie fauchen meistens auch. Habt ihr schon einmal gehört, wie Dachse ihren Nachwuchs verteidigen? Sie machen dazu ein langes, dunkles Geräusch. Das Geräusch wird Grollen genannt.